Ja, es ist immer noch Donnerstag, es ist immer noch der 26. Es ist 21 Uhr. Ich darf euch ganz herzlich zum zweiten Teil der Landesvorstandssitzung begrüßen. Es geht um Themen und Berichte und heute haben wir die Nachbereitung des Bundesparteitags und den Ausblick auf den Landesparteitag. Ja, ich denke, viele von uns waren am Bundesparteitag, unter anderem, ich glaube, der komplette Landesvorstand und auch sehr viele andere. Ich habe eine Menge von euch gesehen. Und ja, es war kein schlechter Bundesparteitag. Wir haben einen schönen Vorstand gewählt. Wir haben vier Bayern eingewählt. Die Anträge liefen auch gut. Also hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich war ganz glücklich. Aber ich möchte hier nicht den großen Vorredner geben. Wer hätte denn noch was zum Bundesparteitag zu sagen? Beziehungsweise wer sieht es anders? Ich habe leider draußen an der Akkreditierung nicht allzu viel mitbekommen. Ich kann dazu leider wenig sagen. So viel kann man sagen, ihr habt guten Sinn. Danke. Ja, dann fangen wir mal anders. Fangen wir mal von oben nach unten. Dolle, wie sind die ersten 4 Tage als Bundesvorstand? Ja, es ist eigentlich ganz gut gelaufen, da ich ja schon ein bisschen vorgewarnt war damals von der Zeit, wo ich in den Landesvorstand eingetaucht bin. Da prasselt ganz schön was auf einen rein, insgesamt, also Accounts einrichten, E-Mail-Adresse einrichten und so weiter und so fort. Dann kommen auch schon jede Menge Fragen und Sachen, die man erledigen muss. Die erste Buchholsprechstunde habe ich auch schon hinter mich gebracht. Ja. Im Großen und Ganzen war ich ja schon ein bisschen vorbereitet. Also wenn man jetzt direkt, sagen wir mal, von null auf in den Bund geht, also das ist wahrscheinlich schon, da ist man dann schon erstmal am Luftschnappen, denke ich mal. Und ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Also mir ging es damals im Landesvorstand auch so, aber wie gesagt, ich war da schon ein bisschen vorgewarnt, was da so auf mich zukommen wird. Oder vorbereitet, sagen wir mal so. Und es läuft ganz gut. Jetzt läuft es halt noch ein bisschen parallel, Landesvorstand und Bundesvorstand, aber haben wir ja eh bald Landesparteitag. Jo. Ich denke, die 2 Wochen schaffst du auch noch. Jo. Jo, Tobias, wie war es für dich, das böse Eintauchen? Und zweite Frage, ist der Bier schon fertig? Okay, der ist auf. Dann hat noch jemand was zum Bundesparteitag zu sagen, sonst gehen wir halt zum Landesparteitag über. Wenn ich das im Diskurs richtig sehe, sollte über den Grundsatzfragenantrag gesprochen werden. Richtig, da werden wir Dinge vorbereiten. Das ist dieser sonstige Antrag, schieß mich tot, wo wir Fragen diskutieren sollen, heute noch nicht auf der Tagesordnung, weil es doch ein bisschen Vorbereitung braucht, aber werden wir entsprechend eintreten. Nachdem wir so günstig liegen, können wir das Ding ja mal vorbereiten, schon mal vor. Ich sage mal, die Basis vorwarnen und dem ein wenig Zeit auf dem Landesparteitag reservieren. Wäre vielleicht ein guter Ort für eine Aussprache. Ja, da kann ich ja was dazu sagen. Ich hatte es ja auch in den Diskurs reingeschrieben. Ich will jetzt gar nicht viel drüber reden, wie der Antrag zustande kam. Wenn ich in den reinschaue, haben wir hier dann nachher unten im Erläuterungstext drin stehen, dass der Bundesverband das im Detail organisieren soll. Ich habe ja schon gehört, die Stimmen, dass uns das ja eigentlich gar nicht tangiert. Aber letzten Endes sind wir natürlich auch für Bereiche in Bayern, die der zuständige Vorstand, hier zum Beispiel Niederbayern, die im Moment keinen Bezirk haben, Ich habe als Bezirksvorstand dann wieder Probleme, dass ich Bereiche habe, wo ich Kreisvorstände habe, die zuständig sind, dass ich Bereiche habe, die keine Kreisvorstände haben, wo also dann auch wieder der Bezirk zuständig ist. Man soll immer auf unterster Ebene das diskutieren und ein Abstimmungsbild dann weiterleiten. Ich habe im Moment so ein bisschen das Problem, entweder machen wir der Mordsverwaltungsfu, jetzt zum Beispiel bei mir im Bezirk, dass ich weiß, wer im Kreis schon abgestimmt hat und dass ich dann auf einem Bezirksparteitag oder so dann diese Fragen diskutiere, dann allerdings nur mit denjenigen, die im Kreis das noch nicht diskutiert haben. Da habe ich einfach noch so ein bisschen ein Wirrwarr vor Augen und weiß nicht so recht, wie man das angehen soll. Wollte einfach mal in die Runde fragen, ob sich andere da schon Gedanken gemacht haben. Ich habe gehört, in Berlin haben sie es einfach auf die Mailingliste gekippt und tun das über Lime-Survey diskutieren. Habt ihr da schon Vorstellungen, wie wir das dann entsprechend auf den untersten Gliederungen umsetzen sollen? Also in Berlin haben sie es, meine ich, auf Diskurs geschmissen. Und wie gesagt, ich glaube mit Verbindung mit Lime-Survey oder so, aber ich würde jetzt das ja, mir erstmal gründlich Gedanken machen, das auf dem LPT besprechen. Ich nehme an, die eine oder andere Untergliederung wird da in irgendeiner Form vertreten sein. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, letztendlich musst du das an jeden Kreisverband ausrollen und dann schon, welche Kreisverbände sich zurückmelden. Und ja, das ist zeitlich begrenzt bis, weiß ich gar nicht mehr, März oder so 2018. Und dann hast du zwei Dinge gelernt. Entweder, dass irgendjemand drüber abgestimmt hat oder dass sich die Gliederung nicht meldet. Richtig, es wird genau das Ergebnis kommen. Hätte ich da ganz gerne halbwegs eine sinnvolle Vorgehensweise, weil das jetzt wild in die Gegend zu kippen, führt, glaube ich, nicht zum gewünschten bzw. zum sinnvollen Ergebnis. Da stimme ich voll und ganz zu. Weiteres dazu? Jo, wenn wir dann nichts mehr zum Bundesparteitag haben, kommen wir doch zum Landesparteitag. Der rollt auf uns zu mit unendlicher Wucht. Morgen Abend ist übrigens Antragsschluss für die Satzungsänderungsanträge. Ich werde noch ganz wilden Schwung einkippen, aber auch alle anderen sind natürlich aufgerufen, Satzungsänderungs- und Programmanträge entsprechend abzugeben, wenn sie denn ein Anliegen in dieser Richtung haben. Und sonstige Anträge gehen natürlich noch länger. Aber das wäre jetzt mal das Erste, worauf hinzuweisen ist, es in Nürnberg, im wunderschönen Wollnersaal. Ich habe die Location noch nicht live gesehen, aber was berichtet wurde, hört sich sehr gut an. Ich denke, wir werden Spaß haben. Ansonsten wählen wir einen neuen Vorstand. Es hat sich möglicherweise schon umgesprochen, ich werde nicht mehr antreten. Aber ein Großteil des Vorstands wird wieder seinen Hut in den Ring werfen und wir haben schon eine ganze Ecke neue Kandidaten. Jo, Kommentare dazu, beziehungsweise, ja, ich will jetzt die Kandidaten nicht unvorbereitet auffordern, irgendwas zu sagen. Insofern, ja, Kommentare dazu. Ja, ich finde es erstmal fantastisch, wie die Kandidatenseite jetzt auch tatsächlich seit dem Bundesparteitag ja nahezu explodiert ist. Ich kam mir da eine Zeit lang vor wie der einsame Wächter dieser Seite. Außer mir, Nils und Benny standen da lange Zeit niemand drin. Inzwischen sieht es so aus, dass wir tatsächlich auf dem Landesparteitag für fast alle Positionen tatsächlich eine Wahl haben werden. Das finde ich erstmal im Sinne der Demokratie eine wirklich schöne Sache. Wenn wir jetzt gerade vom Planet Vox gehört haben, dass es wohl vermutlich niemanden gibt, der hier einen Grillen machen kann, ist das natürlich ein bisschen schade. Aber vielleicht mal einfach mal die Runde fragen an diejenigen, die jetzt hier sind und die Kandidat sind oder an diejenigen, die hier sind und Basis sind, inwieweit sowas überhaupt gewünscht wäre. Zur Not kann man ja gucken, dass man sonst noch jemanden findet, der das übernehmen würde. Ja, ich werde das gleich mal als Aufruf an die Runde, wer sich vorstellen kann, ein entsprechendes Grillen zu moderieren, wie soll man sagen, die Gesprächsleitung zu übernehmen, der ist gerne aufgefordert, sich bei uns zu melden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn man noch die Kandidaten noch ein bisschen vorstellen könnte und befragen könnte. Das wäre eine feine Sache. An Terminen soll es dann nicht scheitern. Muss nicht jetzt sein. Wir nehmen Bewerbungen gerne an vorstand@behördenpartei-bayern.de entgegen. Ja. Was werden wir, viel mehr werden wir auf dem Landesparteitag nicht tun. Wir werden natürlich einen Rückblick auf die Bundestagswahl machen, also eine kleine Aussprache. Und was ich für viel wichtiger halte, eine Vorschau auf die Landtagswahl. Das ist eine Wahl, zu der tritt man gerne an. Schon allein, weil wir diesmal keine Unterschriften sammeln müssen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, das bayerische Wahlgesetz ist kleinen Parteien nicht übermäßig gesonnen. Und da werden wir darüber reden müssen, wie wir das machen. Also ich gehe mal ein wenig in die Details. Wir müssen in jedem bescheuerten Stimmkreis in Bayern theoretisch eine Aufstellungsversammlung abhalten. Das können wir gar nicht. Wir sollten 7 Listen aufstellen, auf denen ein paar Leute draufstehen. Das kriegen wir noch hin. Und die gute Nachricht dabei, also wir brauchen eine ganze Menge Kandidaten, aber viel wichtiger ist, wir brauchen Mitglieder, die auf die Aufstellungsversammlung kommen. Und die Kreise und Bezirke wäre gut, wenn ihr euch schon mal Dinge überlegt, wie man die Leute auf die Faust kriegt. Das wäre eine wichtige Nummer. Kandidaten sind auch wichtig, ist aber noch eher zu handeln. Es kann jeder in seinem ganzen Bezirk kandidieren. Da haben wir eine gewisse Abdeckung. Aber wie gesagt, dass wir die AVs überhaupt durchfahren können, ist wichtig. Und im Gegensatz zur Bundestagswahl, wo das eine nette Zierde war, die Direktkandidaten, sind sie diesmal bei der Landtagswahl essentiell. Denn Stimmen für Direktkandidaten gehen in den Topf. Also sprich, die Erststimmen werden mit den Zweitstimmen zusammengezählt. Wo wir keine Kandidaten haben, kriegen wir potenziell nur die Hälfte der Stimmen. Insofern wäre es sehr wichtig, dass wir mit möglichst vielen Direktkandidaten antreten und nicht nur ein paar einsame Listenkandidaten aufstellen. Wird eine Menge Arbeit und da sollte man am Landesparteitag auch drüber reden, wie wir das angehen. Also das wär mir tatsächlich ein Anliegen, dass wir da ein bisschen was eintreten, wie wir vorgehen können. Weil einfach ist das in Bayern für eine kleine Partei nicht. Meinungen dazu? Okay. Haben wir sonst noch was zu diesem Themenkomplex Bundes-Landesparteitag? Dann bin ich so unverhemmt und gehe einfach in der Tagesordnung voran. Berichte aus den Bezirken. Ich sehe, Mittelfranken hat Dinge eingetragen. Stefan, ich nehme an, das warst du. So ist es. Ja, nicht allzu viel. Also klar, meinen eigenen KV. Wir haben morgen Vorstandssitzung. Unter anderem geht es da auch um eine eventuelle Verschmelzung im KV Ansbach. Und es wird die Woche noch die Einladung rausgehen für den Bezirksparteitag Mittelfranken. Der wird am 26.11. in der GS stattfinden, in Nürnberg, ab 16 Uhr. Gäste willkommen. Ja, danke. Also ich kann es nur empfehlen, die Geschäftsstelle Mittelfranken ist sehr schick, sehr wohnlich und in der Regel ist Bier da. Und nebenan gibt es einen tollen Sushi-Laden. Also kann man gern hinfahren. Jetzt machen wir es mal anders. Ich sehe noch Schwaben, da steht auch was drin. Martin, ich nehme an, das warst du. Welche Überraschung, ja, das war ich. Ja, wir haben bei uns in Schwaben, das sind ja relativ groß, jetzt am kommenden Samstag unsere einmal im Quartal stattfindende physische Vorstandssitzung, die wird stattfinden, dieses Mal im KV Augsburg, in Augsburg Stadt, im Torhaus Breu-Stüberl, so irgendwie heißt das. Themenschwerpunkte wird eben auch sein, wie es sonst im Moment überall, die Nachbereitung der Bundestagswahl, Vorbereitung der Landtagswahl. Und mit Sicherheit werden wir da auch über den Landesparteitag nochmal das ein oder andere sprechen. Das im Moment so im Groben aus Schwaben. Darf ich das ausbessern auf 28.10. statt 5.? Darfst du, ja. Gut. Okay, ich schaffe das. Ja, Oberpfalz, ich sehe, da entstehen Dinge. Mein Gott, wird immer besser. Möchte dazu jemand was sagen, sonst lese ich vor. Ja, mache ich. Okay. Da ist es leider keine Bewerbung für den Bezirksparteitag angegangen. Deswegen wird es dann nur wieder Ende November in Regensburg stattfinden. Des Weiteren ist jetzt am Freitag wieder Freihafen in der Amten. Falls jemand vorbeikommen will, einfach uns fragen. Wir schicken euch auch schon die Adresse dazu und alles Weitere. Hört gut an und ist immer eine Reise wert. Jo, Fragen dazu? Das ist nicht der Fall und ich sehe, in Unterfranken wurden auch Dinge eingetragen. Benni, das sieht nach dir aus. Ja, am 3. November ist, wenn das der Freitag ist und ich mich jetzt gerade nicht verguckt habe. Ja, am 3. November ist der ganz normale Stammtisch in Aschaffenburg. Am 4. November haben wir zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder mal ein Treffen in Würzburg. Der Stammtisch dort war nämlich auch eingeschlafen. Und das haben wir jetzt mal gesagt, wir machen einfach mal ein Real-Life-Treffen des Bezirksvorstandes. Und wir sollten jetzt eigentlich auch demnächst mit der Ausschreibung für den Bezirksparteitag, ich hoffe, dass ich das am Wochenende rauskriege, weil wir sonst den geplanten Termin Anfang Dezember nicht mehr hinkriegen. Um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, dass auch wir keine Bewerbungen bekommen werden und der wie die letzten Jahre durchgehend auch wieder in Brückenau stattfinden wird. Ich hörte, das soll ein schönes Städtchen sein. Ja, klar. Frage. Städtchen ist es nur ein bisschen schwer, mit dem ÖPNV hinzukommen. Wie so öfter in dieser Region. Jo, gibt es dann noch Gerüchte aus irgendwelchen anderen Bezirken? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, Mandatsträger sehe ich keine. Dann gehen wir zu den Beauftragten. Hey. Ah, Benni, mein Gott. Ja, möchtest du Dinge erzählen? Nee, eigentlich nicht. Gab nichts Besonderes die letzte Zeit. Aber ich wollte, dass ich erwähnt werde. Gut. Na, dann schreiben wir. Benni ist fleißig und hat nur gerade nichts Aktuelles zu erzählen. Das dürfte auch der Wahrheit entsprechen. Also ich nehme jetzt demnächst, ich habe den Termin gerade nicht im Kopf, am 8.11. an einem Seminar für Jugendbeauftragte teil. Ja, aber halt wirklich nur halt der kommunale Krams. Der mitunter auch ganz interessant. Ich erinnere mich an deinen Auftritt in der Vorstandssitzung. Das war ja durchaus interessant, was du so berichtest. Okay, dann der Mandatsträger, der Anwesende, hat gerade gesprochen. Jetzt haben wir irgendwelche Beauftragte, die irgendwas berichten möchten. Ich mache das jetzt mal kürzer. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann war das jetzt ein relativ kurzer und doch schöner informeller Teil zu Themen und Berichten. Ich freue mich immer, wenn er zu uns kommt und wenn wir uns sehen, und schließe damit den Themen- und Berichteteil der Landesvorstandssitzung und freue mich auf euch am 9.11. zu sehen. Es wird unsere letzte Vorstandssitzung dann sein und kommt alle einfach wieder. Bis denn, ich wünsche euch was, gute Nacht.